الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نحن إن شاء الله غدا ist jemand noch in dem Dort? Warum dreht er das Licht nicht ab? Ich mach den Kreis ein bisschen größer, bitte. Machen inshallah weiter. Ein bisschen hoch. Ich nach einem Bruder. Langsam, langsam, langsam, langsam. Okay, weiter. Ja. Wir machen inshallah weiter in dem Hadith von Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Das Hadith, der Hadith, der im Sahihain überliefert wurde, Sahih al-Bukhari und Muslim. Dieser Hadith, der ein Grundsatz oder ein wichtiger Bestandteil des Islams ist, auch ein Grundsatz, innama al-a'malu binniyat. Die Taten sind nach ihren Absichten. Innama likulli imri'in ma nawa, und jeder, für jeden ist das, was er beabsichtigt. So, wessen Hijra für Allah und sein Gesandter ist, so ist seine Hijra für Allah und sein Gesandter. Und wessen Hijra für eine Dunya, das er treffen will, oder eine Frau, die er heiraten will, so ist seine Hijra für das, was er, wofür er die Hijra gemacht hat. Wir sind jetzt, wir machen weiter, inshallah. Ibn Rajab, rahimahullah, sagt, وَأَمَّا الطَّهَارَةُ فَالْخِلَافُ فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ لَهَا مَشْهُورٌ. Was die Tahara betrifft, was ist Tahara? Sauberkeit und Reinigung. Reinigung. Damit ist gemeint was? Wudu oder Ghusl? Wudu oder Ghusl, okay? Tahara, die Reinheit fürs was? Für was ist diese Reinheit? Fürs Gebet, barakallahu fik. Okay? Oder für Tawaf, nach der Meinung, dass Tawaf mit Wudu sein muss und so weiter. Okay. Muss man sagen. Was die Tahara betrifft, so ist die Meinungsverschiedenheit darin für die Bedingung der Niyya dafür bekannt. Welche Niyya meinen wir? Welche Art der Niyya? Die erste oder die zweite? Abu Askar. Hussein. Das ist mein Beabsicht. Mustafa. Die Niyya für die Unterscheidung, also die erste. Ja. Barakallahu fik. Die erste. Die zweite ist was, Hussein? Das momentan bezwecken. Genau. Aber wir meinen was? Dass die Absicht dazu passt, das muss man einfach unterscheiden. Genau, also? Das ist die erste. Die erste, war das glaube ich. Es gibt zwei Arten der Nähe. Die erste Nähe ist, ich unterscheide die Tat. Was mache ich gerade? Okay? Entweder ich unterscheide eine Ibadah von einer Ibadah, eine Dhuhr von Asr, oder ich unterscheide eine Ibadah von einer Aada, also von einer Gewohnheit. Es gibt Essen und es gibt Essen. Es gibt Unterlassen des Essens und es gibt Fasten. Beides ist Unterlassen des Essens. Aber wie unterscheide ich das? Durch die Nähe. Und die zweite Art ist was? Was beabsichtige ich mit meiner Tat? Will ich Allahs Angriff, nur Allah, jemand anderen neben Allah, und anderen überhaupt und so weiter. Okay? Danke. Wir reden aber über die erste jetzt. Okay? So ist die, dass die Nähe dafür für Tahara bedingt wird. Es gibt es eine Meinungsverschiedenheit, eine bekannte Meinungsverschiedenheit. Warum? Weil die Gelehrten sagen, ist mit der Tahara, ist das eine eigenständige Ibadah? Ja? Yani, ist es etwas Eigenständiges oder ist sie eine Bedingung für das Gebet? Wie das Beseitigen von Najasa, also Schmutz und Satr al-Awra, das heißt, dass ich mich bedecke, die Aura bedecke und so weiter. Verstanden, warum die Meinungsverschiedenheit ist? Yani, manche sagen, du brauchst dafür keine Nähe, warum? Weil wenn du das Gebet beabsichtigt hast, dann ist das eine was? Eine Bedingung von den Bedingungen des Gebetes. Und die anderen sagen, nein, das ist eine eigenständige Ibadah, da brauchst du dafür eine eigenständige was? Nähe. Okay? Von diejenigen, die keine Nähe dafür bedingt haben, hat Al-Wudu oder Tahara zu den Rest, wie die restlichen Schrut, also wie die restlichen Bedingungen des Gebetes gestellt. Er hat gesagt, das ist genauso eine Bedingung wie alle anderen Bedingungen des Gebetes. Und wer die Nähe dafür bedingt hat, hat gesagt, das ist eine eigenständige, unabhängige Ibadah. So ist sie selbst eine Ibadah. Okay? Und wenn sie selbst eine Ibadah ist, dann wird sie nicht angenommen ohne. Und dann ist sie nicht richtig ohne Nähe. Okay? Und das ist die Aussage der Jumhur al-Ulama, der Allgemeinheit der Gelehrten, dass es eine eigenständige Ibadah ist. Und darauf weist, für die Richtigkeit davon, weisen sehr viele authentische Wortlaute der Scharia. Vor allem Ahadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wo er zum Beispiel sagt, Wudu vergibt oder lässt die Sünden und schlechte vergeben. Ja, dass das eine Buße ist für das, was für Sünden gemacht wurden und so weiter. Und dass wer Wudu gemacht hat, wie er befohlen wurde, dann wird das, dann löscht das seine Sünden und so weiter von den vielen Hadith. Okay? Und all das, sagt Ibn Rajab, weist darauf, dass der Wudu, der im Koran eine eigenständige Ibadah ist. Okay? Denn darauf, was davon hängt, was ab, dass die Sünden auch vergeben werden. Und der Wudu, der leer ist von Nähe, wie kann er dann eine Buße sein für Vergebung oder eine Buße für Sünden sein? Okay. So kann sowas nicht befohlen werden und so kann auch damit nicht gebetet werden, ein Wudu ohne Nähe. Denn Al-Wudu, es kann ja sein, dass es nur Wudu ist. Es kann ja sein, dass jemand nicht sich nur kühlen will. Es kann ja sein, dass jemand sich einfach nur waschen will. Es kann ja sein, wie unterscheide ich das von das von das? Ich brauche dafür eine Nähe. Okay? Deswegen kam auch in der Scharia nichts über die restlichen Bedingungen des Gebetes, wie von Belohnung und so weiter, wie das, was über Wudu kam. Yani, es kam keine Belohnung oder Versprechen von Belohnung, wie für Bedecken der Aura oder Beseitigen von Schmutz und so weiter. Nichts kam darüber, wie was die Belohnung, die über Al-Wudu gekommen ist. Okay, und wenn er bei Wudu zwei Absichten hat, er will Wudu machen und er will sich auch ein bisschen kühlen, okay, oder ein bisschen Schmutz beseitigen oder Najasa, dann sagt der Imam Shafi'i, und die meisten von den Gefährten von Ahmad, dass das geht. Okay, sagt der Imam Shafi'i, dass das geht und die meisten von den Gefährten von Ahmad. Weil diese Absicht ist weder haram noch makruh. Genauso, wenn er beabsichtigt, den Hadith zu beseitigen, ein Wudu zu machen, Reinheit zu sein, und gleichzeitig den Wudu zu lehren. Ja, er macht gerade Wudu, aber er will genau auch jemandem das beibringen. Okay, dann schadet ihm das nicht. Das ist, wie gesagt, die Aussage von wem? Von Al-Shafi'i und die meisten Gefährten von Ahmad. Rahimahullah. Natürlich, Ibn Rajab ist Hanbali, deswegen vertritt er auch natürlich diese Meinung. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam hatte manchmal beabsichtigt, mit dem Gebet, dass er den Menschen was beibringt, oder genauso im Hajj. Okay? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat manchmal Ibadat gemacht und er hat nicht nur einfach nur das Beten beabsichtigt, sondern was auch noch, dass er den Menschen das beibringt. Und deswegen ist das ja ein Argument für die Leute, die das ja erlauben. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, خذوا عني مناسككم, يعني lernt von mir eure Rituale im Hajj und so weiter und so fort. Okay? ومما تدخل النية فيه من أبواب العلم مسائل الإيمان فلغوا الأيمان تريا. Und was, worunter auch die Nähe fällt, in den Teilen des Wissens, in den Bereichen des Wissens, ist was? Die Angelegenheiten des Schwures, wenn man schwört. فَلَغُوا الْأَيْمَانِ أَوْ لَغُوا الْيَمِينِ لَكَفَّرَ فِيهِ. Allah Azza wa Jalla sagt, لَا يُوَخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغُوا فِي أَيْمَانِكُمْ. Lagu in Schwur ist was, dass er einfach ohne Absicht schwört, aber er meint das nicht. Er beabsichtigt nicht zu schwören. Sondern bei uns ist das so üblich in den arabischen Ländern zu allem, sagt Wallahi, Wallahi, ja Ragil, Wallahi. Aber er meint nicht den Schwur. Verstehst du? Es ist einfach Gewohnheit geworden. Verstehst du? Und das findet man vor allem bei den Arabern. Ja? Oder, yani, er sagt, ja, billah alaik, wallahi und sowas. Yani, das ist Lagu einfach. Ja, und man beabsichtigt nicht zu schwören. Das ist einfach, yani, unabsichtlich kommt das, weil man daran gewöhnt ist. Dafür gibt es keine Buße im Islam. Okay? Aber, oder wenn jemand, du fragst ihn, hast du das und das gemacht? Er sagt, la wallahi. Ja, das ist bekannt bei den Arabern. Sagt, hast du das gemacht? Er sagt, la wallahi. Beabsichtigt er jetzt zu schwören? Ja? Oder bala wallahi. Ja? Und so weiter und so fort. Während er spricht. Yani, ja wallahi, nein wallahi und so weiter. Das beabsichtigt er nicht. Er beabsichtigt hier nicht den Schwur, sondern das ist einfach nur Gerede. Ohne die Absicht, was zu schwören. Allah Azza wa Jalla sagt, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. Allah Azza wa Jalla bestraft euch nicht wegen diesen Lagu in Schwur, sondern rechnet mit euch ab wegen das, was eure Herzen tun. Genauso, was, wenn jemand schwört, was beabsichtigt er? Was hat er mit seinem Schwur beabsichtigt? Wenn er zum Beispiel schwört, Scheidung, oder ja, wenn er einen Sklave hat, dass er ihn freilässt, dann behauptet er, danach behauptet er, dass er etwas anderes beabsichtigt hat, als das, was er gesagt hat, oder das, was seine Aussage bedeutet, offensichtlich oder offenkundig, dann was ist dann? Was passiert dann? Ist das? Wird das von ihm angenommen oder nicht? Darüber gibt es zwei Aussagen, zwei bekannte Aussagen der Gelehrten. Und das sind zwei Überlieferungen von Ahmad rahimahullah und der Überlieferte von Umar, dass ein Mann, das ist eine schöne Geschichte, ein Mann und seine Frau. Seine Frau hat gesagt, yani, sag mal was Schönes. Yani, ähnele mich was Schönes. Und dann gib mir einen schönen Namen. Dann sagt er, als wärst du eine Taube. Sie sagt, nein, nein, nein, das akzeptiere ich nicht von dir. Du musst zu mir sagen, Anti Khaliyatun Taliq. Okay? Anti Khaliyatun Taliq. Dann hat er es ihr gesagt. Hier ist das Wort was? Taliq. Taliq bedeutet? Geschieden. Er hat ja gesagt, du bist geschieden. Okay? Aber sie hat es so in ein Wort zusammengemixt, dass er nicht einmal bemerkt hat, dass er sich von ihr gerade geschieden hat. Okay? Frauen. Auf jeden Fall sind zu Omar gekommen. Dann hat Omar gesagt, nimm ihre Hand und geh mit nach Hause. Ja, nee, die Scheidung gilt nicht. Warum? Weil er gar nicht die Scheidung beabsichtigt hat. Okay? Weil er gar nicht die Scheidung beabsichtigt hat. Dann sagt er, das ist die, das sagen die Gelehrten, und das ist ein Grundsatz für jeden, der etwas gesagt hat, ja, was das Wortlaut des Scheidungs oder Aitak, ein Freilassen, bedeutet oder ähnelt, und er beabsichtigt was anderes, dass das, was gilt, ist das, was zwischen ihm und Allah ist. Okay? Und darüber argumentierten dafür mit dem Urteil von Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Und es wird überliefert von Sunnah Sadusi, dass er sagt, ich habe um die Hand einer Frau eingehalten. Dann haben sie gesagt, wir werden dir keine Frau geben, bis du deine erste Frau dich von der ersten Frau scheiden lässt. Da hat er gesagt, okay, sie ist dreimal von mir geschieden. Ja, ne? So hat er einfach gesagt, ja. Dann haben sie mir die Frau gegeben. Dann kamen sie eines Tages zu mir, auf einmal war die andere Frau da. Dann haben sie gesagt, hast du dich nicht von ihr dreimal geschieden? Er hat gesagt, da war diese und jene, und da habe ich mich von ihr geschieden. Und diese und jene, und ich habe mich von ihr geschieden. Aber die habe ich nicht von ihr. Ich habe mich nicht von die geschieden. Okay? Dann kam er zu einem, während er auf meinem Nachfahren reisen wollte. Er sagte ihm, frag Amir al-Mu'minin über diese Sache. Dann ging er zu ihm und dann sagte er seine Absicht. Was hat er beabsichtigt? Ja. Okay. Habadahu überliefert von Abu Ubaidah in Kitab al-Talaq und er erzählte die Übereinstimmigkeit der Gelehrten über solche Sachen. Ishaq ibn Mansur sagte, ich sagte zu Ahmad, Hadith al-Samit, kennst du ihn? Er sagte, na'am, al-Sadusi, also das, was wir gerade erzählt haben. Okay. Wenn aber derjenige, der schwört, ein Ungerechter ist, in Unrecht sich befindet, okay, und er beabsichtigt was anderes als das, wozu sein Gegner ihm aufgefordert hat, darüber zu schwören, dann nutzt ihm seine Nähe gar nichts. Okay? Wenn er betrügen will, Jani, auf die Art, dann nutzt ihm seine Nähe gar nichts. Okay. In Sahih Muslim von Abu Huraira radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Yaminuka ala ma yusaddiquka alayhi sahibuk. Yani dein Schwur gilt nach dem, was dein Gefährte und dein Gegner von dir glaubt. Nicht nach das, was du meinst oder das, was du willst, ja? Sondern nach das, was du den anderen zu verstehen gibst. Verstanden? In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Schwur ist nach der Absicht derjenigen, der den Schwur verlangt. nicht nach deiner Absicht. Okay, dann gilt das für das. Das gilt für denjenigen, der Unrecht tut. Wenn jemand aber sich in Unrecht, unter Unrecht befindet, dann ist es eine andere Sache und das nützt ihm dann. Und wenn du jetzt gerade verhaftet wirst von den Tawarit, dann kann ja nicht nur ein Idiot dir sagen, ja, schwör dir, die Wahrheit zu sagen. Wallahi, es wurde auch uns gesagt im Gefängnis. Sagt Wallahi, du darfst nicht lügen, du musst die Wahrheit sagen. Was für Wahrheit vor einem Tarot, vor einem dreckigen Tarot, der nicht einmal die Wahrheit schreiben kann. Das Wort Wahrheit nicht einmal schreiben kann. Jetzt soll ich mich alles übergeben. Yani, wenn er mich fragt, ah, wo ist Sheikh und so und so und wo sind das, was versteckt wurde oder wo ist der Sheikh, der Bruder, der geflohen ist, wo ist er jetzt und was weiß ich was. Ah, weil ich nicht lügen darf, erzähle ich Ihnen alles oder was? Mit welchem Recht ist das ja? Okay, auf jeden Fall, damit wir verstehen. Okay, die erste Sache ist, dass wir geredet haben, derjenige, dessen Frau von ihm gesagt hat, sagt Anti-Khalia Totalech, er hat sich entschieden. Ja? Er hat es so gesagt, aber er hat niemals was, er hat niemals das beabsichtigt. Okay, somit gilt das nicht. Und der zweite Mann hat sich von einer Frau getrennt, aber nicht von der Frau, die er gemeint hat. Er hat ja nicht betrogen, er hat eine andere Frau gehabt. Okay, und hat sich von ihr betrogen. Khalas. Deine Absicht. Okay? Aber wenn du jetzt in jemanden betrügst, indem du etwas schwörst, was du und du meinst was anderes, dann ist das natürlich nicht in Ordnung, dann gilt das nicht. Okay? Natürlich hier, davon leitet sich auch ein Thema, inshallah, darüber werden wir dann sprechen. Dafür leitet sich ein Thema, und das ist das Irren, das Hindernis im Takfir, das sich Irren nennt. Irren bedeutet das nicht vorhandene Absicht. So wie der Mann, der gesagt hat, was? Kennt ihr die Geschichte? Von dem Mann, der ist in der Wüste gewesen und der hat seine Leiter gehabt und auf ihm war alles. All seine Sachen, Essen, Trinken, alles, hat sich zum hingelegt, steht auf, sein Reittier war weg. Hat gesucht, hat nichts gefunden. Dann hat er sich den Tod ergeben, hat sich hingelegt. Ist eingenickt, ist aufgestanden, auf einmal steht sein Tier über seinem Kopf. Und vor lauter Freude hat er was gesagt? Allahumma, anta abidi wa ana rabbuk. Okay, oh Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Er hat sich vor lauter Freude versprochen, geirrt. Okay? Ja, die Aussage ist was? Kufr. Aber, was hat ihn hier geschützt? Das Irren, das nicht vorhandene Absicht, weil er hat genau das Gegenteil gemacht. Okay? Davon, von diesem Hadith auch, leitet sich, nicht nur von diesem Hadith, auch von anderen Ayat und so weiter, leitet sich das. Okay? Dass wenn jemand etwas anderes beabsichtigt, dass er nicht die Konsequenzen dafür trägt, egal was. Okay? Deswegen sagen die Gelehrten, dass zum Beispiel, wenn ein Nicht-Araber, ein Ajami, zu seiner Frau auf Arabisch sagt, und er kann die arabische Sprache nicht, er sagt zu seiner Frau, Anti Talib, du bist geschieden, dann ist sie nicht geschieden. Okay? Und wenn er sagt, und ich beabsichtige damit, was die Araber damit beabsichtigen, ist sie trotzdem nicht geschieden. Weil er weiß ja gar nicht, was die Araber damit beabsichtigen. Verstehst du? Verstanden? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man das versteht. Dass nicht jeder, und wenn jemand etwas sagt, was er nicht versteht, dann gelten die Konsequenzen dafür nicht. Das heißt, wenn jemand heute, wie diese Khawarij, ein Schild und ruft nach Demokratie auf der Straße oder ruft nach Gerechtigkeit, kannst du nicht einfach so Takfir machen. Weil das ist ein Fremdwort, das er nicht versteht. Somit gelten die Konsequenzen für ihn auch nicht. Verstanden? Oder jemand, das ist ein eigenständiges Thema, das wollte ich jetzt nicht aufmachen. Jemand, der verlangt, Allah Sharia, Allah Sharia, zieht Plakat, komm, gib mir deine Stimme, damit wir Allah Sharia etablieren können. Und der Arme geht und sagt, wo soll ich unterschreiben, Habibi? und sagt, hier, mach dann ein X. Ja? So einen kannst du nicht einfach sagen, Kafir. Es geht nicht. Warum? Weil seine Absicht ist nicht Gesetzgebung neben Allah. Und seine Absicht ist nicht, ein Tarot zu bestimmen. Und seine Absicht ist nicht, jemand die Vollmacht zu geben, ja, neben Allah Gesetzgebung auszuüben, sondern genau das Gegenteil. Seine Absicht ist einfach, Allahs Scharia zu unterstützen. Und weil er nicht versteht, was Demokratie bedeutet, und weil diese ganzen Wörter Fremdwörter sind, Parlament, Demokratie und so weiter und so fort, und dieses Bild von diesem Tarot ihn getäuscht hat, ja, der langen Bart und Sunna-Kleidung und so weiter, ja, dann ist derjenige, der gewählt wird, ein Kafir, aber derjenige, der wählt, ist geschützt. Verstanden? Das ist ein eigenständiges Thema. Und Wallahi, ich weiß ganz genau, dass wenn ich das jetzt sage, dass viele Leute das nicht gefallen wird. Und wisst ihr was? Es ist mir egal. Und ich weiß, dass viele Leute deswegen auf mich Takfir machen werden. Und wisst ihr was? Ist mir auch egal. Hak ist Hak. Hak ist Hak. Und vor allem diese Themen, ich werde nicht für die, weil manche Brüder schöne Augen haben, werde ich für sie yani, diese von Hak abweichen. Auf jeden Fall, wir haben gesagt, und wenn er unter Unrecht steht, dann gilt das für ihn, den Imam Ahmad und Ibn Majah überlieferten von Hadith von Suwaid ibn Hanbala, dass er sagte, wir sind rausgegangen oder waren auf der Reise mit, wollten zum Prophet sallallahu alaihi wasallam und mit uns war Wa'il ibn Hajar. Dann hat ihm ein Feind von ihm genommen, gefangen genommen. Dann haben sich die Leute yani, schwer getan, dass sie schwören. Okay. Yani, er ist nicht. Yani, Allahu Alam, sie haben sich geschämt zu schwören, dass er nicht die Person ist, die dir Feind. Verstehst du? Yani, die Menschen wollten nicht schwören, wollten nicht lügen, weil das ist die Person. Verstehst du? Aber dann sagt der Überlieferer, ich und mein Bruder haben dann geschworen. Dann wurde er freigelassen. Dann kamen wir zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann erzählte ich ihm, was passierte ist. Dann sagte er, Sadaqt, du warst wahrhaftig. Okay, Al-Muslim, Achul-Muslim. Der Muslim ist der Bruder des Muslims. Okay, und genauso fällt die Nia unter, wie gesagt, Scheidung und Freilassung. Okay, wenn er irgendein Wort sagt, was die Scheidung bedeutet oder Freilassung, dann benötigt das was? Eine Nähe. Okay? Und steht, kann man statt die Nähe Hinweise nehmen, wie zum Beispiel Wut und so weiter, Betrunkenheit und so weiter nehmen? Okay? Oder dass sie um Scheidung gefragt hat oder nicht? Darüber gibt es eine bekannte Betrunkenheit, war von mir verzeiht mir. Eine starke Wut Betrunkenheit. Starke Wut oder dass sie die Scheidung verlangt hat oder nicht. Darüber gibt es eine bekannte Meinungsverschiedenheit unter die Gelehrten. Und fällt der Talak, fällt die Scheidung, wenn er es nur beabsichtigt? Hat jetzt beabsichtigt die Scheidung. Fällt sie? Ja. Aha. Oder nicht? Oder muss er das äußerlich sagen? Ja? Darüber gibt es auch eine bekannte Meinungsverschiedenheit. Okay? Und wenn er sagt, du bist für immer von mir geschieden oder du bist dreimal geschieden, gilt das dann dreimal oder nicht? Darüber auch gibt es zwei bekannte Aussagen. Und das Offensichtliche von der Madhhab von Imam Ahmad ist, dass dadurch der Talaq dreimal fällt. Wegen der Nähe. Und wenn er was anderes beabsichtigt hat, dann gilt das nach seiner Absicht. Okay? Ich glaube, Wallahu A'lam, wenn ich mich jetzt nicht irre, dass Sheikh al-Islam in Taymiyyah da widerspricht und sagt, dann fällt das nur einmal. Wallahu A'lam. Ich habe das jetzt nicht beim Kopf. Ich glaube, das, ja, wenn das auch so ist. Ich glaube, das ist die Meinung von Sheikh al-Islam, gell? wenn ich mich jetzt nicht irre. Manche Themen, subhanallah, hast du kein Interesse, sie zu lernen, aber dann irgendwann mal benötigst du sie, subhanallah. Okay. Geh mal kurz auf die Liste. Such noch alle Ehren wieder an der Mutter. Heute macht jemand Liegestützen. Ah, ich freue mich. Okay. Und jetzt ist auch von Ahmad überliefert, dass er, wenn er dreimal die Scheidung ausspricht und der beabsichtigt nur einmal, dass er, dass alle drei ihm verpflichtend sind. Ist auch eine Meinung, die überliefert wurde und erzählt wurde. Okay? Und wenn er eine Frau sieht, und er dachte, das ist seine Frau. Nee, irrtümlich dachte er, das ist seine Frau. Zum Beispiel, er sieht eine Frau mit Haar. Und er dachte, das ist seine Frau. Dann hat er die Scheidung ausgesprochen. Dann stellte sich heraus, dass es doch nicht seine Frau ist. Was passiert dann? Hm? Sondern er, dann wird seine Frau geschieden. Warum? Weil was hat er beabsichtigt? Die Scheidung. Die Scheidung von seiner Frau. Okay? Weil er beabsichtigt hat, seine Frau zu scheiden und nicht die fremde Frau. Okay? Darüber, das sagte Imam Ahmad. Und in einer anderen Überlieferung von ihm, ja, dass sie doch nicht geschieden wird. Okay? Das ist auch die Aussage von Ash-Shafi'i. Ja? Und wenn es der das Gegenteil ist, dass er eine Frau sieht und er dachte, das ist eine Fremdfrau, eine fremde Frau, und er lässt sich dann von ihr scheiden, ja, zu Spaß. Dann hat sich herausgestellt, dass es seine Frau ist, ist sie geschieden. Darüber gibt es auch zwei Aussagen von Ahmed. Okay, und das Bekannte von Madhab von Schäfer und andere, dass sie nicht geschieden wird, weil er nicht beabsichtigt hat, was? Seine Frau zu scheiden. Und wenn er zwei Frauen hat, dann hat er eine von denen verboten rauszugehen. Und dann hat er gesehen, dass eine Frau rausgegangen ist. Ja? Und er dachte, das ist diejenige, die er verboten hat. Dann hat er gesagt, oh, du bist rausgegangen, du bist geschieden. Darüber sind die Gelehrten unterschiedlicher Meinungen. Okay? Al-Hassan sagte, diejenige, der er verboten hat, wird geschieden. Weil er beabsichtigte die. Ibrahim sagte, beide werden geschieden. Aber sagte, keine von ihnen wird geschieden. Und Ahmad, der Mutter von Ahmad, dass diejenige, die er verboten hat, geschieden wird, weil er beabsichtigt hat, sie zu scheiden. Okay? Bei der einen Sache, wo beide geschieden werden, wird die bestraft, die andere rausgelassen hat. Da gehen sie aufeinander los. Was für schöne Zeiten ist doch gerade. Allah ist da. Es ist dieses Thema von Scheidung, das ist vielleicht Scheidung und Erben. Die kompliziertesten Themen überhaupt, subhanallah. Am besten ein Gender heiraten. Am besten. Okay. Und sie argumentierten alle mit bei diesen Sachen mit was? Mit dem Hadith innama al-a'malu binniyat. Okay? dass wenn jemand einen Vertrag macht und er meint innerlich damit was Haram zu erreichen, dann diese Verträge gelten nicht wie die Kaufverträge, mit der man Riba zum Beispiel als Zins beabsichtigt und, so, und dergleichen, wie ist der, der Madhab von Malik und Ahmad und andere, denn dieser Vertrag wurde, diesen Vertrag wurde Zins beabsichtigt und nicht Kauf. Okay? Und jeder bekommt das, was er beabsichtigt hat. Okay? Und wie gesagt, die Angelegenheiten der Nähe, die mit Fiqh zusammenhängen, sind sehr viele und sehr komplex. Und das, was wir erwähnt haben, das sagt Ibn Rajab, das, was wir erwähnt haben, und das ist Genügenheit. Okay? Und wir haben bereits erzählt von Al-Shafi'i, dass er gesagt hat, dieser Hadith fällt unter über 70 Bereiche des Fiqh. Okay? Über 70 Bereiche des Fiqh. Defekt, das, was der Herz beabsichtigt, die Nia ist das, was der Herz beabsichtigt. Okay? Und es ist keine Pflicht, dass man das, was im Herzen ist, aussprechen soll, aussprechen muss von den Ibadat. Okay? Und einige der Gefährten von der Shafi'i überliefert sagen, dass es Bedingung ist, die Nia für das Gebet auszusprechen. Okay? Und dies, yani, ist falsch. Die Leute von der Shafi'i sagten yani über ihn, dass das falsch ist. Okay? Die haben yani ihm, wie sagt man da, kritisiert, oder die haben diese Aussage kritisiert und haben festgestellt, dass sie falsch ist. Okay? Und die späteren Funde Fuqaha waren in verschiedenen Meinungen über das Aussprechen der Nähe im Gebet und anderen. So, von ihnen gibt es welche, die das empfohlen haben, und von ihnen gibt es welche, die das verabscheut haben, also als Makro. Okay? Und über diesen Angelegenheiten gibt es keine spezielle, bekannte, spezielle Überlieferung von den Salaf. Ja, das ist einfach nur, die späteren haben das irgendwie bei ihnen rausgekommen. Oder von den Imamen. Es gibt weder von den Imamen noch von den Salaf eine richtige, authentische, spezielle Überlieferung. Okay? Außer in Hajj. Außer in Hajj. Das ist jeder, der in Hajj war, weiß das. Dass du die Nia, was? Aussprichst. Labbaik Allahumma. So und so. Nein, vorher bei Al-Ihram, Achi. Ganz am Anfang. Sagst du Labbaik Allahumma Hajjan, oder Labbaik Allahumma. Ja, wie du das, die Nia, aussprichst. Entweder machst du Tamatta oder Koran oder und so weiter, oder Ifrad und so weiter. Das heißt, Tamatta ist was? Was ist Tamatta? Tamatta, du genießt das richtig. Yani, Umra und? Zuerst Ha-Umra und dann Hajj. Okay? Al-Ifrat, du machst nur Hajj. Al-Iqra und so weiter. Okay? Verstanden? Wenn er Mujahid sagt, wenn er Mujahid wäre, Barakallahu fik, sagt er, wenn er den Hajj beabsichtigt, dann macht er die Talbiya, was er beabsichtigt hat. Er muss das nennen, ja. Okay? Und es wurde von ihm überliefert, dass er sagte, er nennt genau in der Talbiya, Talbiya ist was? Labbaik Allahumma. Okay? Er nennt das genau, was er beabsichtigt. Okay? Und er sagt, das ist jetzt nicht unser Thema. Wir sind jetzt nicht im Hajj-Thema. Okay? Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat immer gesagt, wenn er vor dem Hajj hat er gesagt, Labbaik umratan wa hajja, das heißt Labbaik, was? Eine Umra und Hajj. Verstanden? Barakallahu fikum. Versteht ihr? Und viele Gelehrten haben das empfohlen, dass man sagt, oh Allah, ich beabsichtige einen Hajj und eine Umra. Oder Umra. Okay? Dies empfehlten vielen der Fuqaha. Jedoch, die Aussage von Mujahid ist nicht eindeutig darüber, sondern dass man Labbaik sagt, wie ich das vorher erwähnt habe. Okay? Und die meisten Salaf davon, Ata und Taus und Qasim und Muhammad und Nachai und so weiter, sagten, dass die Nia geteilt wird beim Anfang vom Hajj. Okay? Und es ist bestätigt von Ibn Umar, dass er gehört hat, dass er einen Mann gehört hat beim Anfang von Ihram. Was ist Ihram? Anfang von Hajj. Okay? Dass er gesagt hat, Allahumma, ich beabsichtige oder ich möchte einen Hajj oder Umrah. Er sagt, dann sagte ihm Ibn Umar, willst du es den Menschen zeigen? Dürst du den Menschen das bekannt geben, Yani? Kennt Allah nicht das, was in dir ist? Okay? Und das ist die Meinung von Malik, rahimahullah. Dass es nicht empfohlen ist, dass er nennt, was für ein Ihram er gemacht hat. Und Abu Dawud sagte, ich sagte zu Ahmad, sagst du vor dem Takbir, yani vor das Gebet etwas? Er sagte, nee, nicht aussprechen, tut. Wir haben in der Schule, als wir noch klein waren, haben wir in der Schule gelernt, An-Niyya, das ist ein Satz, das mir im Kopf subhanallah geblieben ist, An-Niyya mahalluha al-qalb wa talaffuhu biha bid'ah. Wir waren damals in einem Lernplan war nach der saudischen Kufr-Regierung, aber die Fiqh-Lehrpläne und Tawhid und so weiter waren ja nicht gut, mashallah. Und vor allem, yani, das ist von den Nachkommen von Sheikh Mohammed ibn Abdul-Wahhab damals. Jetzt wurde alles geändert. Auf jeden Fall, wir haben damals auswendig lernen müssen, die Nähe, ihr Platz ist im Herzen und das Aussprechen davon ist Bida. Okay? Wallahu ta'ala, alam. Das war der Hadith. Wir sind damit, alhamdulillah, fertig. Okay? Ab morgen machen wir, inshallah, einen anderen Hadith. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa.